Erster Israel, freue dich nicht wie die anderen Völker, denn du warst deinem Gott gegenüber untreu. Du hast ihn verlassen, weil du lieber Belohnungen auf den Plätzen gesammelt hast, wo das Getreide gedroschen wird. Zweiter aber die Ernte auf dem Dreschplatz und in der Weinpresse wird euch nicht ernähren, und auch der neue Wein wird euch im Stich lassen. Dritter die Israeliten werden nicht länger im Land des Herrn bleiben dürfen, sondern sie müssen nach Ägypten zurückkehren oder in Assyrien unreine Speisen essen. Vierter sie werden dem Herrn keinen Wein mehr als Opfer bringen, und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht gefallen. Ihr Brot wird wie das Brot von Trauernden sein, so dass jeder, der davon isst, unrein wird. Fünfter was wollt ihr eigentlich tun, wenn die besonderen Feiertage kommen und das große Fest des Herrn gefeiert werden soll? Sechster selbst wenn sie der Zerstörung entkommen, wird Ägypten sie einsammeln und Memphis wird sie begraben. Ihre wertvollen Schätze aus Silber werden von Disteln und Dornen überwuchert werden. Siebter die Zeit der Bestrafung und der Vergeltung ist nun gekommen, damit Israel erkennt, wie groß seine Schuld ist. Weil eure Sünden so zahlreich sind, haltet ihr den Propheten für einen Narren und den Mann des Geistes für verrückt. Achter der Prophet ist ein Wächter für mein Volk an der Seite Gottes, aber auf all seinen Wegen legt man ihm Fallen wie einem Vogelsteller. Neunter sie haben schwere Verbrechen begangen, genau wie damals in Gibea, weshalb Gott an ihre Schuld denken und ihre Sünden bestrafen wird. Zehnter früher habe ich Israel wie Trauben in der Wüste gefunden, aber als sie zum Berg Peor kamen, haben sie sich schändlichen Götzen zugewandt. Elfter die Herrlichkeit von Ephraim wird wie ein Vogel davonfliegen, so dass es keine Geburten, keine Schwangerschaften und keine Empfängnis mehr geben wird. Zwölfter selbst wenn sie ihre Söhne großziehen, werde ich sie ihnen wegnehmen, bis kein Mensch mehr übrig ist. Es wird ihnen schlecht ergehen, wenn ich mich ganz von ihnen abwende. Dreizehnter ich sehe, dass Ephraim wie eine schöne Pflanze an einem guten Ort steht, aber dennoch müssen sie ihre Kinder zu den Mördern führen. Vierzehnter gib ihnen, Herr, was du ihnen geben willst, gib ihnen einen unfruchtbaren Schoß und Brüste, die keine Milch geben. Fünfzehnter all ihre Bosheit begann in Gilgal, weshalb ich dort anfing, sie zu hassen und sie aus meinem Haus zu vertreiben. Ich werde ihnen keine Liebe mehr zeigen, weil ihre Anführer mir nicht mehr gehorchen. Sechzehnter Ephraim ist am Boden zerstört, denn seine Wurzeln sind vertrocknet und bringen keine Frucht mehr hervor. Selbst wenn sie Kinder bekommen, werde ich ihre geliebten Söhne sterben lassen. Siebzehnter mein Gott wird sie verstoßen, weil sie nicht auf ihn gehört haben, weshalb sie heimatlos unter den fremden Völkern umherirren müssen.